Was macht einen guten Krimi aus? Was reizt Sie an der Kriminalliteratur? Sind es die Abgründe der menschlichen Seele, in der wir vom sicheren Sessel aus blicken? Ist es die Spannung, das Mitraten? Wer ist der Täter? Also, was ist für Sie ein guter Krimi? Das fragen wir Sie in unserer heutigen Debatte. Sie können ab sofort anrufen unter 0800 22 54 22 54. Wie immer kostenlos für Sie unsere Nummer 0800 22 54 22 54. Was ist für Sie ein guter Krimi? Wir werden nach den Nachrichten sprechen über Henning Mankell, denn er bekommt einen recht hoch dotierten europäischen Krimipreis. 20.000 Menschen haben für ihn abgestimmt und werden ein bisschen darüber reden, was macht eigentlich den Reiz von Henning Mankell aus und seiner Bücher und seiner Geschichten. Und wir sprechen jetzt mit Herbert Brabant in Köln. Das ging ja schnell. Guten Tag, Herr Brabant. Guten Tag. Also, was ist für Sie ein guter Krimi? Ja, also im Allgemeinen ist ein guter Krimi für mich einer, der nicht konstruiert wirkt, der nicht mit billigen Klischees arbeitet und wo es auch nicht so, wissen Sie, so Privatdetektiv ist sowieso, kommt zufällig in den Fall, das wirkt alles so konstruiert. Bei Henning Mankell ist es ganz anders. Die Fälle sind einfach stringent und realistisch. Sein bestes Buch, das ich gelesen habe, ist Die Rückkehr des Tanzlehrers, das auch viel Zeitgeschichte hat, wo es zurückgeht in die Nazizeit mit schwedischen Kollaborateuren, wo einer nach dem anderen dann umkommt in dem Krimi. Und wissen Sie, es ist, das kann alles so gewesen sein. Und es ist nicht so. Und es, Mankell hat vor allem etwas, er produziert kein Hollywood. Es muss nicht immer entweder glatt oder katastrophal ausgehen. Und seine Akteure sind Menschen. Die Polizisten, die da sind und so weiter, sie sind keine Superhelden und auch kein, ich weiß nicht was. So kann man sich die Polizei wirklich auch vorstellen. Sogar Kommissar Wallander ist leicht depressiv von Zeit zu Zeit. Also nicht an den Haaren herbeigezogen. Nein. Wie geht es Ihnen eigentlich? Schauen Sie sich diese Mankell-Geschichten dann auch noch im Fernsehen an, wenn sie verfilmt worden sind? Ich habe mir das abgewöhnt, Dinge, die ich mal gelesen habe, im Film anzuschauen, weil es gibt eine Ausnahme, aber das war der Radetzky-Marsch von, da hat sich der Regisseur unheimlich Mühe gegeben. Und das ist sehr am Buch orientiert, aber das ist ja meistens nicht. Bei Hollywood-Filmen schon gar nicht. Eine Frage habe ich noch, über die ich mich nachher auch mit unserem Literaturspezialisten unterhalten werde. Ist es Ihnen wichtig, wie realistisch die Geschichten sind im Sinne von, dass sie wirklich schwedische Realität abbilden? Oder ist es Ihnen nicht so wichtig? Ist es Ihnen wichtig, dass Mankell solche Themen aufgreift und sie dann zu Krimis verarbeitet? Ja, das ist mir eigentlich, ich meine, schwedische Realität, ich bin kein Schwede, ich kenne es halt nicht. Ich kann es auch nicht beurteilen, aber so wie er Schweden darstellt, wirkt es auf mich sehr realistisch und er ist auch nicht unkritisch Schweden gegenüber. Ne? Vielen Dank für Ihre Meinung, Herbert Brabant in Köln. Dankeschön. Danke. Und schönen Tag noch. Ja. Viel Spaß beim Lesen weiterhin vor allen Dingen. Und wir sprechen mit Werner Barlew aus Chemnitz. Guten Tag. Ja, ich grüße Sie auch. Ja, für mich ist der beste Krimi der, der erst gar nicht zustande kommt, weder in der Realität noch in der Fantasie. Nämlich, ich kam zur Welt, da war die ganze Welt, also zumindest in Europa, ein großer Krimi. Und wer dann durch die Flüchtlingslager gehetzt ist über Jahre hinweg und auch dann privat von Kriminalität, also durch kriminelle Energie geschädigt wurde, der hat überhaupt keinen Bedarf. Und wenn man überhaupt über Krimis spricht oder liest oder sich anguckt, dann sollte es mindestens so sein, dass die Autoren sich dann mal für die Opfer interessieren. Nämlich, da werden da Leute konstruiert als Täter und in den Mittelpunkt gerückt, werden also regelrecht wie Helden verehrt. Und was dann aus den Opfern und deren Angehörigen wird, das Trauma, was die durchleben müssen dann für den Rest ihres Lebens. Man verliert nämlich durch jeden Krimi, mit dem man mal konfrontiert wird, verliert man ja auch sein Urvertrauen. Und dann gebe ich jetzt mal eine Statistik hier von einer Stadt im Osten. Ich will die jetzt extra nicht nennen. 25.000 Delikte, eine Großstadt in Ostdeutschland. 25.000 Delikte in einem Jahr. Das sind nur die angezeigten. Mhm. Wenn man jetzt, das sind 10% der Bevölkerung. Und jetzt rechnet man hoch, das bedeutet, in 10 Jahren hat praktisch jeder Bewohner dieser Stadt ein Delikt begangen. Und da besteht mit Sicherheit kein Bedarf mehr, dass man noch künstlich Literatur oder Filme zustande bringt. Und wo ist eine Zukunftsperspektive? Meiner Meinung nach müsste dieser ganze Krimischutt weg sein. Wir müssten uns mit Themen beschäftigen, nach Auswegen suchen, wie wir die Welt verbessern können. Also unterm Strich kann man es zusammenfassen, Ihre Meinung, die Welt ist kriminell genug, wir brauchen keine Krimis. Vielen Dank, Herr Balew nach Chemnitz. Dankeschön. Und wir sprechen mit Jochen Schmidt in Saarlouis, richtig? Ja, richtig. Schönen guten Tag. Geht es Ihnen ähnlich wie Ihrem Vorredner? Nein, da kann ich überhaupt nicht zustimmen. Denn was er da vielleicht mitgemacht hat, das spielt ja gar keine Debatte, was ein guter Krimi ist. Ne? Mhm. Ein guter Krimi ist für mich zum Beispiel die ganzen Jacques Berndorf, die Eifel-Krimis. Die sind spannend und gut recherchiert und das ist für mich das Wichtigste. Also mit Lokalkolorit in diesem ja, Fall. Ja, mit Lokalkolorit. Ne? Mhm. Und aber realistisch, gut recherchiert und wahnsinnig spannend. So ein Buch, das sehe ich in zwei Abenden aus. Ne? Alles klar. So was Schönes habe ich noch nicht mehr auf dem Markt gefunden. Und was Sie eben Ihren Wallander-Fan, die sind dermaßen langweilig und teilweise so grausam. Ich habe einmal die fünfte Frau. Wer sich so etwas ausdenkt, der muss krank im Hirn sein. Ja. Okay. Gut, ich meine, man muss dazu sagen, die letzten Bücher von Henning Mankell sind bei der Kritik ähnlich böse weggekommen wie bei Ihnen. Jetzt schönen Tag und alles Gute noch. Ja, viel Spaß beim Lesen Ihres Lokalkolorit-Autoren. Zum Schluss noch Evelyn Schlack aus Berlin. Bitte ganz kurz Ihre Meinung. Ja, also mir gefällt am richtigen Krimi, wenn es nicht so viel geschossen oder so viel Action ist, mehr aus dem täglichen Gebrauchsleben genommen. Die Wallander-Filme oder auch Inspektor Barnaby. Also es muss realistisch sein und darf nicht so viel geballert werden mit einer Wand. Vielen Dank. Ich bin jetzt ein bisschen kurz, denn die Nachrichten kommen. Und nach den Nachrichten dann Henning Mankell bekommt den Ripper Award, einen europäischen Krimipreis. Wir sprechen über den Autor, seine Bücher und was skandinavische Krimis so spannend macht für uns.